Ich freue mich, dass ich so kurzfristig einspringen konnte und mit Ihnen hier in der Heide Gottesdienst feiern darf. Ich möchte auch herzliche Grüße aus meiner Gemeinde an Sie weitergeben, aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Norderstedt. Ich komme also aus Schleswig-Holstein. Wenn Sie heute Morgen schon die Losung gelesen haben, vielleicht der eine oder andere, dann hat auch den Wochenspruch schon gesehen und gelesen, der im Danielbuch steht. Und da heißt es, sagt Daniel, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel berichtet von seinem Gebetsleben. Er liegt vor Gott. Eine demütige Haltung. Das war damals aber sicherlich üblicher als heute. Heute wird wohl diese Gebetsform nicht mehr so richtig praktiziert. Ich weiß allerdings, dass, wenn das heute noch so ist, dass katholische Priester bei ihrer Weihung, dass sie dann vor dem Altar liegen, ausgestreckt liegen und die Weihe empfangen zu ihrem Dienst. Vielleicht haben Sie noch die Schriftlesung etwas im Ohr. Da berichtet Jesus ja auch über das Gebet, wie es damals praktiziert wurde und speziell über die Gebetspraktiken der frommen Leute, der Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn die stehen gerne an öffentlichen Plätzen, um zu beten. Jesus bezeichnet das als Heuchelei. Denn die hatten damals, das war damals eine ganz andere Zeit, da wurde jemand anerkannt, der in der Öffentlichkeit betet. Aber die Pharisäer haben das deshalb gemacht, um ihre Frömmigkeit und ihre Gehorsam dem Gesetz gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Heute eine ganz andere Zeit. Wenn wir heute in der Öffentlichkeit beten, dann werden wir komisch angeguckt. Die Menschen verstehen das nicht. Warum beten wir? Und das in der Öffentlichkeit. Ich denke an das bekannte Beispiel, wenn wir im Restaurant sitzen, beim Essen und uns zu neigen bei Tisch und unser Gebet sprechen. Ja, wie kommen wir uns davor? Manchmal gucken wir verschüchtert auf die Seite, dass keiner zuguckt. Ja, man schämt sich vielleicht. Das ist heute eine ganz andere Zeit. Wobei in Israel natürlich dieses öffentliche Gebet heute noch praktiziert wird. An der Kotel, also der Klagemauer, der Westmauer im Tempel, da stehen die frommen Leute, aber auch andere und beten dort, sprechen ein Gebet. Aber auch sonst ist es in Israel durchaus üblich, dass man in der Öffentlichkeit betet, die frommen Juden. Ich habe das mal erlebt, im Flugplatz in Eilat, also ganz unten in Israel am Roten Meer, als wir dann zurückflogen nach Tel Aviv. Da sah ich dann einen Geschäftsmann, jüdischen Geschäftsmann, der sich eingecheckt hatte und dann noch etwas Zeit hatte, bis sein Flieger ging. Und dann hat er aus seinem Köfferchen da seine Gebetsutensilien rausgeholt, die Gebetsriemen um die Arme und um den, was man auf den Kopf trägt, rausgeholt und angezogen. Und dann hat er sein Gebet gesprochen, in aller Öffentlichkeit, zwar etwas an der Seite, aber das gehört dort zum täglichen Ritus. Können wir uns in Deutschland gar nicht mehr vorstellen, dass wir uns irgendwo hinstellen und mit unserem Herrn reden. Dabei ist das Gebet ja doch ein ganz großes Geschenk. Wir dürfen mit unserem Vater im Himmel reden, wie wir es auch gesungen haben. In Jesus Christus hat er uns den Vater gezeigt und wir dürfen mit ihm beten. Ich beobachte allerdings bei uns auch in unseren Kreisen schon eine gewisse Gebetsmüdigkeit. Und deshalb ist auch das Gebet heute mein Thema. Ich lese uns dazu einige Verse aus dem Timotheusbrief, 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter und Freund Timotheus. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Herrn, welcher will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu einer Zeit gepredigt werde. Paulus betont hier wiederum die Wichtigkeit und die Bedeutung des Gesprächs mit dem Vater, mit dem lebendigen Gott. Ohne Gebet kann man kein Nachfolger Jesu, kein glaubender Christ werden oder sein. Eine steile These, ne? Aber nehmen wir das Beispiel von unserem Herrn Jesus Christus als Vorbild. Er war in ständigem Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Er hat mal gesagt, er hat nie was getan oder gesagt, was er nicht vorher mit seinem Vater abgesprochen hat. Er hat mit ihm geredet, ständig. Im Übrigen sind uns nur drei große Gebetskomplexe von Jesus bekannt, die wir überliefert bekommen haben. Da ist zunächst einmal das hohepriesterliche Gebet, wo Jesus als der Hohepriester seiner Gemeinde auftritt und vor Gott bittet für die Gemeinde. Hohepriesterliches Gebet, Johannes 17. Und das andere natürlich, das Vaterunser, wo er seine Jünger gelehrt hat zu beten. Das Vaterunser ist ein Mustergebet, in dem alles enthalten ist, was wir beten können. Lob und Dank und Anbetung und Fürbitte und so weiter. Ja, und der dritte Komplex, das sind dann die Worte Jesu in Golgatha und am Kreuz. Sonst ist uns eigentlich nichts Größeres von Jesus überliefert worden. Aber er war ständig im Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Das ist so ein Vorbild für uns. Und auch für Paulus. Für Paulus war das genauso wichtig, das zu sagen, mit immer wieder zu predigen. Ist in der Bibel immer wieder davon die Rede, wie wichtig die Wichtigkeit des Gebets wird hier betont. Paulus schreibt das an seinen Freund Timotheus, dass der das weitergibt an die Gemeinden dort. Aber das gilt natürlich auch heute für unsere Gemeinden. Paulus schreibt sogar, ich ermahne euch. Er hat wohl auch gemerkt, dass die Geschwister im Gebet nachgelassen haben. Er will das immer wieder betonen, die Wichtigkeit, mit dem Vater im Himmel Kontakt zu haben. Damals war es üblich, öffentlich zu beten. Das ist heute so nicht mehr der Fall. Es ist natürlich in unseren Kreisen auch üblich. Es wird gebetet im Gottesdienst. Der Pastor betet. Aber wir beten auch in den Kleingruppen, Hauskreise oder Bibelstunden, Gebetskreise, die wir ja auch alle haben. Und hier beten wir alle auch. Nun weiß ich, dass es nicht jedermanns Sache ist, öffentlich zu beten, also laut ein Gebet zu sprechen mit anderen zusammen. Wobei ich denke, gerade im Hauskreis, in den Hauskreisen, ist es ja ein geschlossener Raum. Hier können wir durchaus unsere Gebete, unser Bitten, unseren Dank und unsere Fürbitten zum Ausdruck bringen. Wir brauchen dann nicht auf die Formulierung zu achten. Das ist ja bei manchem der Fall. Der Erste hat so gut gebetet, so gut formuliert, das kann ich nicht, also bete ich nicht. Das ist natürlich total falsch. Wir sollen so beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist und mit unserem Vater im Himmel Kontakt zu haben, dass wir das zum Ausdruck bringen. Aber Jesus hat auch gesagt, geh in dein Kämmerlein, wie es Luther ausdrückt, in dein Zimmer, sprich ganz persönlich mit deinem Vater im Himmel. Das ist für jeder wichtig. Und das ist auch, für mich ist das Wichtigste eigentlich am Tag, wenn ich abends mit meinem Herrn Gemeinschaft habe und das zum Ausdruck bringen darf, was mir wichtig ist und ihm das vorbringen darf. das Gebet, wie es Luther einmal ausgedrückt hat, als Reden des Herzens mit Gott, ist doch ein großartiges Geschenk unseres Herrn Jesus Christus. Die Juden damals, die Israeliten im alten Bund, hatten diesen Kontakt nicht. Es ist zwar, der Psalmist hat auch mal zum Ausdruck gebracht, Gott ist unser Vater. Aber sonst ist vom Vater nie die Rede. Die Juden hatten nicht diesen direkten Draht zu ihrem Gott, zu dem lebendigen Gott. Immer nur diejenigen, die vom Heiligen Geist von Gott beschenkt wurden, also die Propheten oder Könige oder wem auch Gott immer diese Gnade, diese Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat. Aber die Juden kannten das in dieser Form nicht, bis Jesus Christus gekommen ist, bis Jesus als Sohn Gottes in diese Welt kam und uns mit dem Vater im Himmel versöhnt hat, durch sein Leiden am Kreuz, durch das, was er getan hat, um uns zu Jesus, zu Gott zu führen. Und seitdem dürfen wir, wie es Jesus uns auch gelehrt hat, Vater zu Gott sagen, zu dem lebendigen Gott, unser Vater im Himmel, dass wir mit ihm reden dürfen und uns von ihm Weisungen erbeten dürfen, Hilfen. Und ich denke, es ist immer wichtig, dass auch gerade junge Leute ihr Leben Jesus anvertrauen, mit Jesus leben, damit sie mit ihm reden können und alle ihre Entscheidungen, die ja noch vor ihnen stehen, alle wichtigen Entscheidungen, dass sie das mit Gott besprechen dürfen und hier sicher sind, den richtigen Weg zu gehen. Eine große Gnade, die Gott uns schenkt. Und denken wir auch an das Wort Jesu, wie er einmal gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind auf seine Hilfe angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit ihm, mit Jesus, mit unserem Vater im Himmel ständig im Kontakt sind. Ohne Gebet kann man kein Nachfolger Jesu, kein glaubender Christ werden oder sein. Zunächst einmal mit der Betonung auf werden. Ohne das Gespräch mit Gott kann ich kein Christ werden. Wie ist es denn bei einer Bekehrung? Ich denke an eine Evangelisation. Der Evangelist hält seine Andacht, seine Predigt, er spricht jeden Einzelnen an und dann geschieht es ja auch immer wieder, dass durch den Heiligen Geist Besucher dieser Evangelisation, Hörer von Gott bewegt werden, erkennen, was die Wahrheit ist und ihr Leben Jesus anvertrauen. Und wenn dann der Evangelist auffordert, denjenigen oder diejenigen, die ihr Leben Jesus anvertrauen wollen, die sich bekehren und ein neues Leben mit Jesus beginnen wollen, nach vorne zu kommen oder die Hand zu heben. Das sind sicherlich auch Leute dabei, die ja noch nie gebetet haben, die gar nicht beten können, die eine Spontanbekehrung erleben. Ja, und dann ist es ein Angebot, wenn der Evangelist ihnen ein vorformuliertes Gebet, ein Übergabegebet vorträgt. Aber ich denke, bei vielen ist es doch auch so, wenn der Heilige Geist ihr Herz berührt, dass sie dann von sich aus reden können. Schon ein kleiner Satz genügt ja. Herr Jesus Christus, sei du mein Herr. Dir will ich nachfolgen. Das genügt schon. Aber das ist ein Gespräch mit Gott. Das ist eine Ansprache. Also insofern, ohne Gebet kann man kein Nachfolger werden. Das beginnt schon ganz am Anfang. Und wenn wir noch weiter zurückgehen an die Anfänge der Schöpfungsgeschichte, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Er hatte ja seine riesige Schar von Engeln, aber das waren seine Boten, das waren gewissermaßen Befehlsempfänger. Nun wollte Gott Menschen haben, die mit ihm Kontakt haben, die mit ihm reden, mit denen er kommunizieren kann, die ihm vertrauen. Und denen er Gutes tun kann. Er hat ihnen ein Paradies geschaffen. Er hat für diese Menschen diesen Kosmos geschaffen, ganz neu. Nur um Menschen zu haben, um sich zu haben, mit denen er Kontakt haben kann. Das hat er sich so schön vorgestellt. Ja, und dann, wir kennen die Geschichte, wie es weiterging. Der Sündenfall. Adam und Eva. Sie haben mit Gott gewissermaßen in einer Wohngemeinschaft gelebt, im Paradies, im Garten Eden. Und Gott hat ihnen nur eine Sache verboten, alles andere. Sie durften von allen Bäumen, von allen Früchten der Bäume essen. Bloß von einem eben nicht, vom Baum der Erkenntnis. Ja, und das geschah tatsächlich. Durch die Schlange wurde Eva verführt und dann ihr Mann, der Adam. Und sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen. Damit haben sie das Gebot Gottes übertreten und sind schuldig geworden. Und die Schuld bestand ja darin, also in der Strafe, Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr des Todes sterben. Sie sind nicht gestorben gleich. Aber die Bibel bezeichnet ja die Trennung von Gott als Tod. Die Menschen ohne Gott sind tot. Und so war es bei Adam und Eva auch. Gott hat sie nicht aufgegeben, seine Menschen. Er hat sich immer um sie gekümmert, hat die Geschichte mit den Juden geschrieben bis zu Jesus und hat damit allen Menschen das Heil angeboten. Er hat die Menschen nie verlassen. Aber die Tatsache bleibt, die Menschen, die sich von Gott nicht kennen, ihr Leben nicht an Jesus übergeben haben, die sind tot. Das heißt, sie sind getrennt von Gott. Und nach diesem Leben, getrennt sein von Gott ist die Hölle. Das wissen wir. Das sagt uns die Bibel in aller Deutlichkeit. Durch diesen Ungehorsam, durch das Übertreten des Gebots, sind sie schuldig geworden. Und ich denke, wir erkennen hier auch den Unterschied zwischen Sünde und Schuld. Bei Adam und Eva, um bei ihrem Beispiel zu bleiben, sie haben von der Frucht des Baumes der Erkenntnis gegessen, was ihnen Gott verboten hat. Das ist die Übertretung des Gesetzes, des Gebotes, das ist die Sünde. Ja, und was resultierte denn daraus? Als Gott in den Garten Eden kam und Gott und gefragt hat, Adam, wo bist du? Ja, wir wissen es, wir kennen die Geschichte. Adam hat sich versteckt. Er hat sich geschämt. Er sagt, ja, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Ich habe erkannt, dass ich nackt bin. Er hat sich versteckt vor Gott. Er hatte Angst vor Gott. Das ist die Schuld. Er ist schuldig geworden durch diese Sünde. Und die Trennung, hat dadurch die Trennung zwischen sich und Gott hervorgerufen. Er lebt jetzt nicht mehr in dieser engen Gemeinschaft mit Gott. Und vertraut Gott, denn er hat dadurch, dass er vom Baum, von der Frucht des Baumes der Erkenntnis gegessen hat, hat er das Vertrauen an Gott abgegeben, verloren, hat nur in sich selber vertraut. Er meinte, es besser machen zu können, besser zu wissen. Die Sünde ist die Trennung von Gott. Um es nochmal deutlich zu machen, für uns persönlich und unsere Zeit, was Schuld ist. Da ist eine Jugendgruppe. Die Jungs treffen sich oder die jungen Leute treffen sich und der Jugendleiter spielt einen CD vor mit modernen Liedern, neuen Liedern. Und einer der Jugendlichen hat Interesse daran, sagt, ich möchte die gerne mit nach Hause nehmen, kann ich sie haben für eine Woche? Ja, klar, nimm sie mit. Am nächsten Freitag oder wann immer auch der nächste Hauskreis ist, sucht er sich die CD raus und findet sie nicht. Hat sie verloren. Er sucht überall und kann sie nicht finden. Ist nicht mehr da. Weiß nicht, hat sie jemand weggenommen oder hat er sie verlegt und weiß nicht wohin. Er hat sie nicht gefunden. Ja, und was passiert? Er geht nicht zum Jugendkreis, weil er fürchtet, nun vom Jugendleiter angefragt zu werden, hast du die CD mitgebracht? Hat Angst davor. Geht nicht hin. Und so zwei, dreimal geht er nicht hin. Ja, und wie es der Zufall will, trifft er nun beim Einkaufen in der Einkaufspassage den Jugendleiter. Der spricht ihn an, ja, wie geht's? Und kommt ins Gespräch. Und dann sagt der Jugendleiter zu ihm, du, ich habe dich jetzt lange Zeit nicht mehr im Jugendkreis gesehen. Was ist denn los? Ist was passiert? Nee, nichts Besonderes. Aber und dann bricht es heraus aus ihm, ja, ich habe die CD verlegt, ich finde sie nicht. Deshalb wollte ich nicht kommen. Hatte die Befürchtung, dass, ja, dass das unangenehm ist und das ist nicht schön. Deshalb bin ich nicht gekommen. Und dann geht der Jugendleiter auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm und sagt, das ist doch Unsinn, das macht doch nichts aus. Komm wieder zum Jugendkreis mit der CD, das kriegen wir schon wieder hin. Das muss nicht sein. Ja? Also, das ist keine Sünde, eine CD zu verlegen. Aber ich wollte nur deutlich machen, um was es geht. Die Folge davon ist eben die Schuld. Er fühlt sich schuldig. Und er zieht Konsequenzen und geht nicht mehr zu diesem Jugendkreis. Aber ist das uns nicht irgendwie auch bekannt, dass wir irgendwo mit Menschen in Streit geraten, mit Geschwistern in der Gemeinde oder sonst Nachbarn oder anderen Kollegen, dass man sich streitet oder dass man ihn durch irgendeine Bemerkung verletzt? Das kommt ja immer mal wieder vor. Aber wie gehen wir damit um? Das ist die Frage. Es ist unsere Aufgabe eigentlich als Christen, zu vermeiden, dass dadurch eine Spannung entsteht, dass man der Begegnung mit dem Betreffenden aus dem Wege geht. Das ist schon passiert. Ja? Vielleicht kennen Sie das auch, dass man Angst hat vor einer Begegnung. Aber das muss ja nicht sein. Wir können doch auf den Betreffenden zugehen und ihn um Entschuldigung bitten. Und wenn es ein Christ ist, dann wird er uns bestimmt auch vergeben. Jesus hat es so formuliert in dem Gebet, das er uns gelehrt hat, dass die Schuld vergeben wird. So wie also wir bitten um Vergebung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist nicht an uns, dass wir dann die Beziehung zum Nächsten wieder bereinigen, dass das Ganze wieder, die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Auch wenn wir ihn tief verletzt haben, das kann sein. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber als Jünger Jesu sollten wir das dann tun und um Vergebung bitten und mit ihm reden. Und ich denke, genauso ist es bei Gott. Wenn wir sündigen und wir als Christen sind ja auch keine moralischen Hochleistungssportler. Wir werden immer wieder schuldig. Wir sündigen gegen das Gebot Gottes. Und wenn es nur durch Lieblosigkeit ist oder wenn wir auf eine andere Weise Gott betrüben, unseren Vater im Himmel und unseren Jesus Christus, der für uns gestorben ist, denn jede Schuld, jede Sünde gegen das Gebot Gottes hat dazu geführt, dass Jesus Christus sterben musste, dass er ans Kreuz ging für unsere Schuld. Aber seit Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, Gott und unseren Vater im Himmel um Verzeihung zu bitten, zu ihm zu kommen. Er wartet darauf. Es ist ja nicht so wie bei Adam und Eva, dass wir uns verstecken müssen. Jesus weiß sowieso um unsere Schuld. Er kennt sie. Aber er möchte gerne, dass wir sie ihm bezeugen, bekennen und ihm sagen. Das geht um viele, für viele Dinge gilt es, für viele Schuld, die wir auf uns laden, wo wir uns schuldig fühlen, dass wir das mit Gott bereinigen. Und sei es nur eine gewisse Gleichgültigkeit, dass wir mit dem Vater im Himmel in Verbindung bleiben. Jesus wartet darauf. Und Gott, unser Vater, ist die Liebe. Jesus Christus selber hat uns in einem Gleichnis das Wesen Gottes deutlich gemacht. Sie erinnern sich, das Gleichnis von den beiden Brüdern, von dem verlorenen Sohn, wie wir es nennen. Und den beiden Söhnen. Der Jüngere hat die Nase voll von der Bevormundung, wie er sich ausdrückt, von seinem Vater, durch seinen Vater. Und sagt dem Vater, gib mir mein Erbteil, ich hau ab. Das macht er dann und geht in die Fremde und denkt, er hat genügend Geld. Vater war ein reicher Großgrundbesitzer, hat ein großes Erbe bekommen. Aber nach ein paar Jahren ist es weg, das Geld, weil er nichts dazu verdient hat, sondern nur ausgegeben hat mit entsprechenden Freunden. Und dann muss er sich als Knecht verdingen bei irgendeinem Bauern. Und da geht es ihm dreckig. Und da erinnert er sich an seinen Vater, der hatte auch viele Knechte. Und denen ging es bedeutend besser als ihm jetzt. Und da hat er eine Umkehr getroffen, eine Entscheidung. Ich gehe zurück zu meinem Vater und will ihn bitten um Entschuldigung. Und auch wenn er mich nur als Knecht einstellt, dann geht's mir dort besser als jetzt. Und das tut er. Er kehrt um und geht zu seinem Vater. Und als der Vater ihn von Ferne sieht, da rennt er auf ihn los und umarmt ihn und küsst ihn, mein Sohn, du bist wieder zu Hause. Und er sagt, ja Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt, ich bin schuldig geworden. Und der Vater vergibt ihm. Jesus will uns damit mit diesem Gleichnis zum Ausdruck bringen, die Liebe des Vaters Gottes, unseres Herrn, der auf uns wartet. Nicht nur auf Menschen, die verloren sind, die ihn nicht kennen, die tot sind, auf die auch. Er möchte, dass sie zu ihm kommen. Er will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit finden, wie wir es vorhin gelesen haben. Aber er wartet auch darauf, wenn wir als Jünger Jesu schuldig geworden sind. Denken wir daran, jede Sünde, und sei es die kleinste Sünde, ist ein Schlag in die Magengrube unseres Herrn Jesus. Er ist dafür gestorben. Und nun wartet er darauf, dass wir das mit ihm wieder bereinigen. Er vergibt uns. Wir brauchen deshalb nicht getrennt von ihm weiterleben, aus Angst. Er kennt uns, er weiß uns genau, was wir auch getan haben. Er wartet darauf, dass wir zu ihm zurückkommen, ihn um Vergebung bitten. Der Akt der Sünde, also die eigentliche Sünde, der Verstoß gegen das Gebot Gottes, das kann nicht mehr ungeschehen gemacht werden in der Regel. Aber die Schuld, die sich daraus ergibt, kann eingestanden werden. Die kann vor Gott gebracht werden durch die Buße, durch Gebet, durch das Gespräch mit Jesus. Und er vergibt uns gern. Das wissen wir aus seinen Weisungen und aus seinem Wort. Und so denke ich, dürfen wir mit dieser Gewissheit mit Jesus unseren Weg gehen, mit ihm reden, mit ihm im Gespräch bleiben und nicht diese Bindung verlieren. Ich habe das bei uns in der Gemeinde beobachtet, dass durch die Pandemie doch einige nicht mehr regelmäßig und manche gar nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Und ich bete für sie, dass sie die Beziehung zu ihrem Vater im Himmel nicht abbrechen lassen, dass sie mit ihm im Gespräch bleiben und wieder zurückfinden in die Gemeinschaft der Heiligen, der Gemeinde. Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, dann ist es ja manchmal auch so, dass wir das erklären wollen oder dass wir das auf andere schieben. Ja, der und der hat Schuld, der hat das und das gemacht, wie es bei Adam und Eva war. Eva hat gesagt, ja, die Schlange hat mich verführt. Tja, und Eva und Adam hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Er hat die Schuld auf Eva verwiesen und eigentlich sogar auf Gott selber. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, du hast mir die Frau gegeben, die hat mich verführt. Hat auch Gott selber die Schuld gegeben. Das ist falsch. Wir müssen zu unserer Schuld stehen eigentlich, nicht? Und sie bezeugen, bekennen, ja, die Umstände sind zwar so gewesen, aber ich bin schuldig geworden. Und das dürfen wir eigentlich bekennen vor unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist die Luft wieder rein. Dann können wir wieder atmen, die Beziehung ist wieder in Ordnung. Wie das bei Menschen der Fall ist, so ist es auch bei unserem Vater im Himmel. Und so dürfen wir dankbar einstimmen in diesen schönen Liedvers. Lass dir das Lied gefallen, mein Herz in Freuden steht. Dein Loblied soll erschallen, solang mein Odem geht. Du tilgst des Sünders Fehle und bist mit Gnade nah. Lob Gott, o meine Seele, sing ihm Halleluja. Amen.